1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer offenen und freien Themennacht. Wir sind hier zunächst unter uns im Radio und in circa 12 Minuten kommt das WDR Fernsehen dazu. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, das hier ist unsere kostenfreie Nummer für euch, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Pedro und der ist 39. Guten Morgen, Pedro. Ja, hallo, Pedro. Ja, Pedro. Ja. Wie heißt du? Pedro. Pedro, ja. Hm, so. Genau. Pedro, was geht's denn? Zwar möchte ich gerne nochmal an das Thema von gestern anknüpfen. Ja. Guest Talker. Ja. Und zwar würde ich sagen, dass ich in Anführungszeichen gezwungenermaßen Guest Talker bin. Warum? Und zwar ist es so, dass ich eine pflegebedürftige Mutter daheim habe, die einen Schlaganfall hatte und seitdem den ganzen Tag über pflegebedürftig ist, also sodass ich alle Aufgaben, was bei ihrem Haushalt anfallen, zu erledigen habe. Ah, verstehe. Zum Beispiel Essen, Kochen und so weiter. Ja, was dann alles so anfällt. Genau. Bist du denn, Pedro, zurückgekommen wieder in die Wohnung deiner Mutter oder wohnst du von Jugend an dort? Ich wohne seitdem an. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Mediendesigner. Ja. Und da der Ausbildungsplatz im Prinzip nur ein Katzensprung davon entfernt war, habe ich erstmal da weiter gewohnt und dann ist meine Mutter dann eben so schwer erkrankt. Ach so. Und wie lange ist deine Mutter denn schon dann so erkrankt? Seit 7 Jahren. Ah, das ist natürlich ein schweres Schicksal. Und lebt dein Vater noch? Kein Kontakt mehr, nein. Ah ja. Ist das ein Haus oder eine Wohnung, in der ihr wohnt? Das ist ein ganzes Haus. Ganzes Haus. Du pflegst deine Mutter und kümmerst dich um alles. Genau. Das ist natürlich dein Nesthocker, weil es sich so ergeben hat und weil deine Mutter so krank ist. Wäre deine Mutter gesund, wärst du dann ausgezogen? Ja. Das schon. Das ist eben auch das Problem in dem Zwiespalt, wo ich bin. Ich würde sehr gern Geld erwirtschaften, weil wir haben auch einige Schulden. Bist du denn im Moment gar nicht beruflich tätig? Gar nicht, nein. Es ist nicht möglich, weil ein Pflegedienst oder Pflegeservice lehnt meine Mutter komplett ab. Ach so. Einfach, weil sie keine fremden Leute in ihrem Haus haben kann. Ich kann es mal so erklären, das Haus ist ihr Heiligtum. Ja. Und da stecken einfach so viele Erinnerungen dahin. Das wird von ihren Eltern gebaut. Und wie schwer pflegebedürftig ist deine Mutter denn? Kann sie noch alleine zum Beispiel zur Toilette gehen? Nein. Das ist alles schon schwer. Also sie kann zwar Sachen kochen, aber auch nur mit größter Mühe. Ja. Und sie ist da sehr paranoid, kann man schon fast sagen, wenn andere Leute da in ihrem Haus sind. Ach so. Weil sie möchte es unbedingt alles im Originalzustand erhalten, vor allem weil da auch ihre Schwester verstorben ist und dass sie so eine Art Gedenkraum eingerichtet und... Es gibt einen Gedenkraum in dem Haus. Genau. Das klingt aber fast ein bisschen gruselig, oder? Ja gut, was heißt gruselig? Es ist das Zimmer, wo sie gewohnt hat und ja, mit Bild und Kerzen. Also jetzt nicht so mit Altar oder sowas in die Richtung, also gruselig ist und, es nicht. Und deine Mutter lehnt jegliche andere Hilfe ab, jemand, der dir so ein bisschen zur Hand gehen könnte. Genau, was dann auch unter anderem auch wieder an den finanziellen Problemen scheitert, aber hauptsächlich eben, dass sie keine anderen Leute haben kann. Ist sie denn geistig noch ganz präsent? Teilweise, ja. Also sie hat ab und zu Aussetzer, Momente, wo sie dann nicht ganz da ist, aber Verstehe ich das ja so richtig, dass du quasi dein ganzes Leben deiner Mutter verschrieben hast? Ja, also es ist so, dass ich schon sehr gerne arbeiten möchte, aber dann ist eben das, dass es für mich eigentlich nur möglich ist, dass ich das von daheim aus tue. Ich habe da auch schon einige Sachen ausprobiert, zum Beispiel Heimatbad, was dann so Sachen waren wie Postkarten verpacken oder Kugelschreiber zusammenbauen. Und ich meinte das auch nicht nur bezogen auf die Arbeit, sondern auch bezogen auf dein Privatleben. Gibt es noch ein Privatleben, das du neben deiner Mutter hast? Wenig, also das spielt sich hauptsächlich online ab, muss ich sagen. Du hast also keine Partnerin, keinen Partner? Nein. Hast du wenigstens ein oder zwei Freunde? Bekannte, würde ich eher sagen. Kannst du denn überhaupt einmal abends dich irgendwo mit jemandem treffen? Kannst du rausgehen? Selten. Das ist natürlich eine schwierige Lage, in der du da steckst. Es hat sich jetzt in letzter Zeit, habe ich da etwas Hoffnung gesehen. Da hat mir ein Bekannter, hat mir einen Teller-Friend-Flyer gegeben. Und zwar ist das über Online-Poker. Da war ich natürlich erst sehr skeptisch drüber eingestellt, weil er meinte zwar, da kann man von zu Hause aus gutes Geld verdienen und man ist flexibel, sein eigener Chef, was ich für mich dann natürlich sehr gut geeignet hätte, aber dann ging es wieder los, dann lief es dann eine Zeit lang ganz gut, aber dann kamen schon die nächsten Schicksalsschläge, dann war im Prinzip das ganze Geld wieder weg. Ja, ich weiß nicht, ob das so die richtige Lösung ist. Ich tendiere eher dazu, Nein zu sagen. Ja. Wie ist das denn so mit, hattest du schon mal eine Beziehung? Nein. Nein, noch gar nicht. Warst du schon mal verliebt? Ja. Und was ist daraus geworden? Ja, nicht viele eben, weil man da eben sehr Schwierigkeiten hat, da einen Kontakt aufzubauen. Und meine Mutter wird jetzt in letzter Zeit also... Sie macht mir da auch, etwas Druck, dass ich da mich um irgendwas kümmern soll. Also einerseits möchte sie... Also kümmern um eine Frau oder was? Nein, dass ich mich um sie kümmere und dass ich eben Geld verdiene. Also Geld verdiene. Und lass uns nochmal auf das Thema Beziehung, Liebe und sowas nochmal kommen. Hattest du schon mal Sex? Ja. Das schon? Aber wahrscheinlich auch nicht so oft, ne, wenn du so eingespannt bist. Kaum, ja. Sag mal, also in allen Ehren, dass du dich so um deine Mutter kümmerst, das finde ich schon in Ordnung. Aber es muss natürlich auch alles seine Grenzen haben und man darf selbst nicht zugrunde gehen an so einer Aufgabe. Hast du manchmal auch ein bisschen Zorn auf deine Mutter? Ja, vor allem jetzt in letzter Zeit, vor allem wo ich mit dieser Pokersache begonnen habe, da hat sie mir auch die Schuld gegeben, dass ich dann im Prinzip wieder alles verloren habe. Entschuldigung. Weißt du denn? Man muss auch mal Doppelasse Preflop folden können oder sowas. Weißt du, ich finde das, ich sag's nochmal, ich finde das natürlich toll, dass du dich da so einsetzt für deine Mutter. Aber deine Mutter müsste dir auch einen gewissen Freiraum lassen, damit du dein Leben lebst. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Beispielsweise, wenn da jemand, ein Pflegedienst, dich etwas unterstützen würde, hättest du etwas mehr Freiraum auch für dein Leben. Ich finde, so etwas müsste möglich sein. Wie war denn das früher? Hast du, ist deine Mutter eine sehr dominante Frau gewesen, dass du... Ja. Du hast dich nie von ihr richtig emanzipiert? Nee, ich habe auch aus Versehen mal eine komplette Coca-Cola-Flasche und da war sie schon sehr, sehr dominant. Und was hast du aus Versehen? Eine Coca-Cola-Flasche? Eine komplette Coca-Cola-Flasche. Und ja, was denn? Was hast du gemacht mit der Coca-Cola-Flasche? Aus Versehen die Coca-Cola-Flasche. Ja, was denn? Was hast du mit der Coca-Cola-Flasche aus Versehen gemacht? Ich verstehe nicht, was du damit gemacht hast. Verstehe dich jetzt auch nicht. Nee, du sagst, ich habe aus Versehen eine ganze Coca-Cola-Flasche. Ja, was denn? Mit der Coca-Cola-Flasche. Ja, was hast du mit der Flasche gemacht? Ausgeschüttet habe ich die. So aus Zorn und aus Versehen? Aus Versehen, ja. Und dann gab es da schon richtig Stress. Also das nur mal als Beispiel zu nennen, wie schnell das gehen kann, dass sie da... Dominant. Also du hast einfach nur eine Coca-Cola-Flasche aus Versehen ausgeschüttet in der Wohnung und dann ist sie schon ausgetickt. Genau. Wie lange liegt das zurück? Wie lange liegt das zurück? Ist noch nicht lang her, vielleicht 3 Monate oder sowas. Nun wird der Zustand deiner Mutter ja bedauerlicherweise nicht besser, sondern wahrscheinlich schwieriger und schlechter. Wie denkst du dir denn so die Zukunft? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe mir schon überlegt, einfach auszuziehen, aber was passiert dann mit ihr? Ja, dann würdest du sie ja ganz allein lassen. Das wäre vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Es muss ein Mittelweg gefunden werden, dass sie das Gefühl... Sie hat mir auch schon mit Enterbung gedroht, eben, das ist dann wieder die Frauensache. Sie hat gemeint, ich soll mir eine Frau suchen und ja, ich weiß gar nicht, ob ich diese Wörter jetzt sagen darf, aber sie hat gemeint, ich soll mir eine Frau suchen, die mich bei ihrer Pflege unterstützen kann oder ich kann ganz gehen. Ich soll mich, also wenn ich das so sagen darf, ich soll mich wegficken, ich humo first und sowas. Mann, das klingt aber sehr heftig. Das klingt sehr schlimm, Pedro. Ja. Also auch wenn deine Mutter eine kranke Person ist und bei allem Respekt einem kranken Menschen gegenüber, ich finde, dass du dir so etwas nicht gefallen lassen darfst und dass du schon dein eigenes Ding und dein eigenes Leben sehen musst. Du hast so viele Jahre deiner Mutter jetzt geopfert. Jetzt bist du auch bald mal dran. Das finde ich schon. Sehe ich eigentlich genauso. Ja. Ich fühle mich eben irgendwo verpflichtet, weil meine Mutter vor ihrer Krankheit, sie hat mich auch sehr stark unterstützt. Ja, aber trotzdem alles ist keine Rechtfertigung dafür. Ich würde dich gerne weitergeben an meinen Psychologen, an den Peter. Dass ihr mal gemeinsam beratet, dass du vielleicht so eine Unterstützung hast oder jemand, der dir so ein bisschen auch dich an die Hand nimmt bei diesen ersten Abnabelungsversuchen von deiner Mutter. Das wäre super, ja. Ja, dann würde ich dich bitten, Pedro aufzulegen und du wirst von dem Peter, meinem Psychologen, jetzt gleich angerufen und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Pedro. Pick, pick, pick, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.11 Uhr und 54 Sekunden. Jetzt machen wir ganz kurz Pause und warten auf die Zuschaltung des WDR-Fernsehens. So, meine Lieben, im Fernsehen läuft der Vorspann und es kann sich jetzt nur noch um Sekunden handeln. Dann können wir hier in voller Kraft weitermachen. Und ich möchte jetzt um 1.13 Uhr und 4 Sekunden auch ganz herzlich die WDR-Fernsehzuschauer begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Bisschen später im Fernsehen, wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir voll zählig hier und wir können weitermachen. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Wir haben die Nacht von Donnerstag auf Freitag, das ist wie immer eine freie Themennacht. Also ihr könnt euch hier sehr gerne bei uns melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Völlig egal über welches Thema, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, herzlich willkommen, Oliver. Stimmt das? Oliver? Nee, Oliver ist es nicht. Ich bin da, Domian. Doch, da ist er. Ich hab vergessen, hier die Leitung zu drücken. Oliver, 38. Aber. Grüße dich. Grüße dich, Domian. So, um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass du vor einigen Jahren in deiner Sendung einen Herrn hattest, der eine Thematik schilderte, die mich nicht losgelassen hat. Und zwar war der Herr darauf bedacht, dass seine Frau oder Lebensgefährtin mit anderen Männern ins Bett ging und er das sehr erregend fand. Ja, gab es einige Male, ich erinnere mich, ja. Ja, und einen Tag später rief auch die entsprechende Dame an und bestätigte das. Und dieser Gedanke hat mich sehr, sehr lange nicht losgelassen. Und hat dich auf eine Idee gebracht? Genau, hat mich auf eine Idee gebracht, wie es denn wäre, wenn... Wenn du vielleicht der Partner wärst, der zuschaut, wenn seine Frau mit anderen Männern... Richtig, genau. Ja. Meine Frau hat schon mit anderen Männern. Ja. Ich habe noch nicht zugeschaut. Ja. Und es erregt mich jedes Mal, wenn meine Frau mir davon erzählt, wenn sie nach Hause kommt. Ach, es ist noch nicht passiert. Es ist noch nicht passiert, dass ich zugeschaut habe. Du hast das vor vielen Jahren hier mal gehört und dieses Thema ließ dich dann wirklich bis heute nicht mehr los. Richtig, genau. Und immer wenn du dran denkst, gibt das gewisse prickelnde Gefühle. Ja. Aber ihr habt es noch nicht umgesetzt. Warum nicht? Ja. Ihr Feiglinge. Ja, ihr Feiglinge ist nett gesagt. Nein, erzähl mal, warum? Es liegt ja mit unter anderem auch an den Männern. Ja. Weil es sind ja mehr oder weniger nur One-Night-Stands, die meine Frau da macht. Ja. Und machen würde, ne? Also sie hat es ja noch. Nein, sie macht es ja. Ich habe nur bislang noch nicht die Gelegenheit gehabt, ihr dabei mal zuzusehen. Ich verstehe. Ihr habt also eine offene Beziehung. Wir haben eine offene Beziehung. Du bist mit deiner Frau, seid ihr verheiratet oder so? Wir sind verheiratet. Ihr seid verheiratet. Wie lange verheiratet? Seit 5 Monaten. Ach so, so frisch noch. Seit 2,5 Jahren zusammen und seit 5 Monaten verheiratet. Und seit wann, ihr seid seit 2,5 Jahren zusammen und seit wann hat sie neben dir auch ihre Eine-Nacht-Geschichten? Seit etwas mehr als einem Jahr jetzt. Und das ist für dich okay? Ja, ich habe sie ja darauf gebracht. Ah so. Ja, ja. Ich habe sie eines Abends mal gefragt. Geh doch mal fremd, hast du gesagt. Ja, ganz so direkt habe ich es nicht ausgesprochen. Ich habe es etwas schön umschrieben. War die nicht da völlig irritiert? Sie hat mich da mit großen Augen angeguckt und hat gefragt, sag mal, ist das denn ernst? Ja, wahrscheinlich hat sie gesagt, liebst du mich nicht mehr? Oder sowas? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber... Na gut, sie hat dich mit großen Augen angesehen und dann hat sie gedacht, gar nicht so schlecht die Idee, oder? Wir haben dann ganz in Ruhe darüber gesprochen. Ja. Ich habe ihr dann gesagt, von wegen, dass mich das sehr erregen würde. Ja. Und ich weiß nicht, ein Vierteljahr später ist es dann das erste Mal passiert. So, also du hast ihr gesagt, es erregt mich. Allein die Vorstellung, wenn ich weiß, dass du meine Frau, meine Freundin mit einem Typ Sex hast. Nur allein die Fantasie erregt mich schon. Und wenn ich weiß, du bist heute Abend unterwegs irgendwo und machst mit einem anderen Typ rum, das macht mich geil. Hast du ihr so gesagt? Ja. Und wie oft passiert das, dass deine Freundin und deine Frau unterwegs sind? Ja, das ist jetzt nicht in regelmäßigen Abständen, 1-2 Mal im Monat. Na, immerhin, ne? Immerhin. Ja, ja. Gefällt ihr das denn auch? Hat sie Spaß dran? Sehr. Ja, am Anfang mit vielen Hemmungen und weil ich im Hinterkopf immer noch da war und wir sind ja schließlich ein Paar und sie macht das aber nicht. Auf irgendeine Art und Weise, sag ich mal, ein Fremdgehen, dann hatte sie schon ein bisschen schlechtes Gewissen, aber das, ist nach und nach verfallen und das konnte ich ihr auch nehmen. Das sind immer Männer, mit denen sie es dann nur einmal macht. Ja, es ist auch der eine oder andere dabei, sag ich mal, vielleicht ein zweites Mal. Ja. Aber. Kein fester Hausfreund, sage ich jetzt einfach mal so. Verstehe. Macht sie das dann, geht sie bei euch in der Wohnung fremd oder fährt sie zu den Männern? Nee, bei uns in der Wohnung, das würde ich nicht so ganz gerne haben. Ja. Es sei denn, sie würde sich dann doch mal irgendwann entscheiden, sage ich mal, so, das ist jetzt mein fester Hausfreund. Dann dürfte sie ihn mitbringen und dann würden wir einen Schritt weitergehen. Ganz genau. Eben, das vertiefen, würde ich mir das gern noch genauer vorstellen. Deine Frau ist heute Abend, nehmen wir mal an, heute Abend verabredet mit einem Typ. Mhm. Übernachtet die dann auch die ganze Nacht bei dem Typ oder geht es dann nur um Sex und kommt nach Hause? Es geht eigentlich nur um Sex und kommt dann nach Hause. Okay, also heute Abend hat sie ein Date, die macht sich schick, frisiert sich, duscht sich und macht alles fit und fährt dann um 8 Uhr los. Und du weißt so, in der Zeit zwischen ungefähr 9 Uhr und 11 Uhr sind die zugange. Was machst du in dieser Zeit? Ja, das ist unterschiedlich. Ich bin viel beruflich unterwegs. Mhm. Sollte ich aber gerade mal den glücklichen Fall erwischen, dass ich zu Hause bin, ja, dann versuche ich eigentlich gar nicht daran zu denken. Weil versuch mal, ganz ehrlich, 2 Stunden mit einer Erektion klarzukommen. Das wird schon verdammt schwer. Also ich frage es nur noch mal so extra. Also da ist auch nicht die Spur von Eifersucht, sondern es ist pure Erregung. Ja. Pure Erregung. Wenn sie dann nach Hause kommt, geht es dann zwischen euch richtig zur Sache? Ja. Ja. Ich frage ihr Löcher in den Bauch. Ich will bis ins kleinste Detail alles wissen, vom Vorspiel über Küssen, Streicheln. Und dann geht's bei euch weiter im Bett? Oh ja. Und das nicht zu knapp. So, Wenn das so ist bei dir, dann fehlt ja wirklich jetzt der letzte Schritt noch, dass du dabei bist das nächste Mal. Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Ich weiß nicht. Also ich würde sehr gerne, ich denke, die Hemmungen liegen bei ihr. Ja. Dass einfach meine Anwesenheit sie stören könnte, sie als unangenehm empfindet. Ist es so gravierend, dass sie sagt, dass sie es für alle Zeiten ausschließt? Oder meinst du, das könnte man vielleicht so ein bisschen trainieren? Sie umredet es immer. Will ich mal so sagen. Sie steht nicht dazu, dass sie sagt, es würde mich stören. Sie sagt auch, sie würde gerne mal, dass ich dabei bin, haben. Aber vielleicht könnte man ja einen Kompromiss finden. Vielleicht könnte man das so arrangieren, dass, wenn sie zu einem anderen Typ geht, dass da so eine kleine Webcam aufgebaut wird und du dir das via Internet anguckst, was die da machen. Das ist meine Idee. Das wäre meine Idee. Ne? Da muss, ja. Muss der Mann natürlich eingeweiht sein, der muss da auch mitmachen. Und deine Frau ist dann nicht so direkt damit konfrontiert, dass du in einem Zimmer sitzt, aber dennoch kannst du dir alles angucken. Wäre doch mal ein Anfang. Ja, stimmt. Ne? Du gehst aber nicht fremd. Nein. Nee. Ganz und gar nicht. Und abgesehen von dieser etwas bizarren Variante des sexuellen Ehelebens, die ihr da habt, läuft alles so glatt und rund und ihr seid froh und zufrieden und glücklich? Auf jeden Fall. Ja. Wir leben eine harmonische Beziehung, ja. Haben regelmäßig sehr guten Sex, auch wenn sie jetzt nicht gerade von einem anderen Mann kommt. Hast du nicht Angst, dass da doch irgendwann mal einer bei sein könnte, in die sie sich verknallt oder der sexuell für sie noch attraktiver ist, als du es bist? Die Angst ist natürlich immer da. Ja. Wir haben eigentlich einen Kompromiss geschlossen, dass wenn Gefühle aufkommen, sie das abrutscht. Sofort Schlüpfer wieder an und raus. Ganz genau. Ich hoffe, sie hält sich dran. Ja, hoffen wir mal. Bisher, tadellos, einmal frei. Wo rekrutiert sie die Männer eigentlich? Disco. Bar, ach so. Bistros. Und schenkt sie den reinen Wein ein, dass sie verheiratet ist? Ja. Ja. Und ja, das ist denen dann auch egal. Das ist Teil dieser Abmachung. Ist für die sogar vielleicht ganz angenehm, dann wissen die, das geht wirklich nur um Sex und die Kleine hängt uns nicht an der Backe hinterher. Richtig, ganz genau. Also sind da alle ganz gut zufrieden mit der Sache. Im Prinzip ja. Ja, das also. Ist ja auch kein Problem, bis auf halt, dass ich halt jetzt diesen enormen Wunsch habe, da mal bei zu sein. Ja. Vielleicht ist das mit dieser Internetverbindung, mit der Kameraverbindung gar nicht so ein schlechter erster Schritt. Ja. Ne? Dann gewöhnt sie sich auch daran, an das Gefühl, dass da jemand zuguckt oder dass du zuguckst. Wie stellst du dir das denn dann real vor, wenn du mal wirklich dann dabei bist? Die beiden sind zusammen und haben Spaß. Du sitzt auf dem Stuhl daneben und wie dann? In angemessener Entfernung daneben. In angemessener Entfernung, natürlich. Wir sprechen von 2 Metern zum Beispiel. Ja, circa, genau. Wie sitzt du da? Ich denke mal, dass ich dann was mit mir selber machen würde. Ja, du würdest onanieren. Du würdest da nackt sitzen und onanieren. Ja, wahrscheinlich schon. Aber du hättest dann nicht die Lust, dich dazu zu begeben, dass es dann so ein Dreier wird? Nee, diesen Wunsch hege ich nicht. Nee, also es ist ein reiner... Sag ich mal, gediegen abwarten, bis die 2 fertig wären. Genau. Dann würde ich über meine Frau herfallen. Und der Typ wieder draußen wäre und du mit deiner Frau alleine hättest. Richtig. Also das befriedigt so einen ganz tiefen voyeuristischen Trieb, ne, den du da hast. Ja, richtig. Ist ja in dem Sinne auch gar nichts gegen einzuwenden. Also ich finde es interessant. Und wenn ihr das erste Mal das wirklich real gemacht habt, dann telefonieren wir beide nochmal. Ja, sehr gerne. Das vereinbaren wir jetzt so, okay? Ja. Ich bin sehr gespannt, Oliver. Ich auch. Schönen Gruß an deine Liebste. Das werde ich gerne ausrichten. Domian, also, du hast eine spitze Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Alles Gute. Tschüss. Ja auch. Ciao. So, 0800 220 5050, unsere Nummer. Charlotte ist hier. Charlotte ist 45. Grüße dich, Charlotte. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich Jürgen sagen? Sehr gerne, natürlich. Also ich bin auch sehr aufgeregt, natürlich. Das kriegen wir schon geschaukelt. Ja, ich versuche auch, dich wenig anzuschauen. Ich zeichne es mir auf und gucke es mir nachher an. Genau, mach so. Um was geht's denn, Charlotte? Also, ich habe ein bisschen gemogelt. Ich bin Ende 40 und habe zum ersten Mal im Leben einen Mann gefunden, mit dem ich mir vorstellen kann, die restlichen Jahre meines Lebens zu verbringen. Wie waren denn vorher deine Beziehungen? Das haben wir in Therapien rausgekriegt. Ich habe mir immer gebundene Männer gesucht, unerreichbare, weil ich Angst vor einer Bindung hatte. Also verheiratet oder sonst wie. Es waren immer, in all den Jahrzehnten früher, immer gebundene Männer. Ja. Es gab keine, auch keine Jugendliebe, mit der du mal ein, zwei Jahre zusammen... Doch, so mit 17, 18. Ja, aber... Da war eine Verlobung im Raum, aber das war Kinderkram. Ja. Das heißt, du warst eigentlich noch nie mit einem Mann richtig zusammen. Ich habe noch nie mit jemandem zusammen gewohnt. Zusammen gelebt, genau. Ich bin relativ früh ausgezogen und bin dadurch auch zum Glück sehr selbstständig in jeglicher Beziehung. Ja. Könnte auch weiterhin alleine leben, habe mich aber jetzt so unglaublich verliebt. Du hast gerade gesagt, unbedingt mit ihm zusammen sein werden, bleiben möchte. Ich würde da schon rum, entschuldige bitte. Wann hast du ihn kennengelernt? Das ist ein bisschen heftig, erst vor einem Vierteljahr. Naja, nun, was heißt erst? Wie hast du ihn kennengelernt? Ganz romantisch beim Fahrradfahren auf dem Fahrradweg. Ganz romantisch beim Fahrradfahren auf dem Fahrrad? Ja, ich hatte einen Fahrradunfall, musste zum Arzt und musste zum anderen Arzt und habe deswegen einen anderen Fahrradweg genommen. Und das ist witzigerweise sein Fahrradweg, den er täglich benutzt. Und so kamt ihr dann ins Gespräch? Ja, er hat hinterm Baum mit Kirschen gewartet und hat gefragt, ob ich welche wollte. Ach, das ist ja... Und ich habe es abgelehnt, aber dann sind wir eben zusammengefahren. Und der dann Verführer. So verschieden, dass wir einfach ein bisschen Fahrrad fahren in Zukunft. Und naja, dann haben wir auf einer Bank gesessen, erzählt und haben sofort beide gemerkt, das hat Bon gemacht. Der verführt er junge Frauen mit Kirschen. Das ist mir ja einer. Also das Junge war jetzt uncharmant gelogen. Wie alt ist er denn? Etwas älter, es passt wunderbar. Es passt wunderbar. Ja. Ist er denn, er ist hoffentlich solo und Single? Das ist das Problem. Er lebt noch im Trennungsjahr. Na gut, aber immerhin. Das ist in wenigen Monaten rum. Ja. Und aus der Beziehung gibt es ein paar Kinder und eine Tochter wohnt bei ihm und die ist das Problem, leider Gottes. Die ist das Problem. Und da hoffe ich, fange ich jetzt nicht an zu weinen. Warum ist, wie alt ist die Tochter? Knapp volljährig. Knapp volljährig. Und warum ist sie das Problem? Sie ist per se ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Habe ich bereits von der Nachbarschaft erfahren, habe ich von meinen potenziellen Schwiegereltern erfahren und von ihm natürlich auch. Ich habe sie halt auch erleben müssen, muss ich jetzt leider sagen. Mhm. Und heute Abend kam es in meinen Augen zum Eklat, der sicherlich harmlos klingt, aber ich habe mich gefühlt wie ein Fußabtreter und das muss ich mir von so einer Göre nicht bieten lassen. Was hat die gemacht? Sie wusste nicht, dass ich da bin, hat nur meinen kleinen Rucksack stehen sehen und hat rumgetobt, wieder steht dieser scheiß Rucksack da wieder rum und ist die wieder da, die hat gesagt, sie kommt nicht mehr und war also ganz, ganz eklig. Und ich saß halt im Nebenzimmer und bin dann einfach nur raus und hab den Rucksack weggenommen. Aber du bist nicht gegangen? Doch. Doch. Aber wortlos. Wortlos, hast den Rucksack genommen und bist wortlos gegangen. Ja, und dann habe ich von zu Hause aus angerufen, in der Hoffnung, dass sie dran geht. Mhm. Und sie ist tatsächlich dran gegangen. Dann habe ich ihr nur einen Satz gesagt und hat sie mit einem Satz aufgeknallt. Welchen Satz hast du ihr gesagt? Ich habe sie sogar aufgeschrieben. Ich habe mich gemeldet und habe gesagt, was du dir eben geleistet hast, war unterste Schublade. Mhm. Und dann hat sie aufgeknallt. Mittendrin aufgeknallt. Ja. So, wie hat denn dein Freund reagiert darauf, ihr Vater? Er hat mich erst noch zur Tür gebracht und meinte dann, das war ja dann wohl nicht so der, wie hat er gesagt, der Knüller oder es war nochmal ein extremer Knaller zum Abschied, irgendwie sowas in der Art, hat er gesagt. Er hat seine Tochter nicht gemaßregelt? Nicht vor meinen Ohren oder Augen. Ist sie eifersüchtig auf dich? Weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen. Auf jeden Fall will sie dich nicht da in ihrem Umfeld haben. Ich glaube, sie will gar nicht existieren. Sie will gar nicht existieren? Ja. Das heißt, sie hat mit sich auch große Probleme? Massiv. Massiv. Was macht die junge Dame denn mit ihren 18 Jahren? Schülerin noch? Sie hat eine Ausbildung, aber ich weiß nicht genau wo. Scheint aber zu funktionieren. Und die wohnen in einem Haus? Ja. Mhm. Die beiden alleine? Ja. Ja. Generell, wie stellt sich denn dein Freund diesem Problem? Was sagt er? Versucht er sie zu rechtfertigen oder was sagt er? Also ich habe den Eindruck, er hat ein bisschen resigniert und hofft einfach, wenn sie 18 ist, dass sie dann auszieht. Wann ist sie 18? In 2 Monaten. Ah ja, das ist ja schon ganz gut. Er hofft, ist absehbar. Er hofft oder er hat es ihr auch schon gesagt, dann ziehst du aus? Weiß ich nicht. Seine Mutter meinte, sie wüsste noch nichts davon, ihre Enkelin. Mhm. Mit der habe ich schon telefoniert, deswegen. Könnte sie denn alleine leben? Hat sie schon, ginge das? Ja, das wird der Vater dann irgendwie finanzieren, eine Wohnung, oder? Da darfst du mich nicht fragen, das weiß ich zu wenig. Will ich auch jetzt nichts Indiskretes hier über die Telefon sagen. Ja, gut, sagen wir mal so, wenn es, wo ein Wille ist, ist ein Weg, das könnte man arrangieren. Irgendwie. Ich sehe es ein bisschen ernsthafter. Ich würde Sie unbedingt in eine betreute Wohngruppe schicken. Ach, so schlimm ist es. So schlimm. Ja. Aber darüber hast du dann mit deinem Freund auch gesprochen, dass du sie für psychisch angeschlagen hältst. Was sagt er denn dazu? Nicht viel, weil er ein bisschen resigniert hat einfach. Er denkt, er sitzt die Zeit ab und dann löst sich das Problem. Mhm. Na gut, wenn sie 18 Jahre alt ist, dann kann sie ja selbst entscheiden, was sie will und was sie macht. Nur er muss natürlich in irgendeiner Weise eine Position haben. Ich war gerade ein bisschen erschrocken, als du erzählt hast, dass dieses Mädchen dich da zusammengeschrien hat und er nichts sagt. Ja, er also die Worte, die sie ihm gegenüber verwendet, die kann er überhaupt nicht jetzt sagen. Also lässt er da den Hampelmann mit sich machen? Ich nehme an, weil er, wie gesagt, es aufgegeben hat, ja. Ja, was ja schon sehr schlimm ist. Und ich möchte ihm eine ganz große Hilfe sein, dass wir zusammen das irgendwie schaffen, nicht sie zu lieben oder so, ja. Mhm. Aber sie darf uns nicht auseinanderbringen. Nee, also eine große Lösung wäre ja schon egal, aber dass sie aus dem Haus raus wäre. Ja. Ja. Natürlich, das wäre schon mal ein ganz großer Schritt. Ja, wobei es im Moment, da ich ja alleine wohne, ist es ja auch kein Problem, dass wir uns sehen können. Mhm. So, das heißt, jetzt muss man erstmal 2 Monate abwarten, was dann passiert. Dann ist sie volljährig. Mhm. Die Oma, mit der hast du ja auch dann offensichtlich schon ganz guten Kontakt. Wir lieben uns. Beide, also auch der Opa, ich sag jetzt Oma und Opa einfach, ja, die wohnen sehr weit weg, aber wir haben sie schon 4 oder 5 Mal besucht, wir haben schon dort übernachtet. Und glauben die älteren Leute denn auch, dass die Enkelin ein seelisches Problem hat, oder ist sie einfach nur eine verzogene Göre? Nein, ersteres. Mhm. Mhm. Also mit der Oma habe ich gesprochen, mit dem Vater, nur mal so, wenn ich dort bin und er will gar nicht über die Enkeltochter reden. Ja. So, dann bleibt letztendlich gar nichts anderes für dich übrig, als mit deinem Freund, mit deinem Mann in der Art und Weise wirklich ernsthaft zu beraten und gezielt zu beraten, was zu tun ist, auch wenn er das gar nicht so gerne möchte und wenn er resigniert ist, dass du ihn aus der Resignation wieder rausholst. Und zu überlegen, was auch mit einer 18-Jährigen anzustellen ist, wenn sie offensichtlich psychisch erkrankt ist, was man dann machen könnte. Also er selber ist halt sehr angeschlagen, auch weil jetzt die Scheidung auf uns zukommt. Ich sag bewusst auf uns, weil ich ihn da auch unterstützen möchte. Mhm. Und ich glaube, er muss seine Kräfte ein bisschen sortieren zurzeit. Naja gut, das ist ja nur auch wichtig. Außerdem wäre eine Beratung auch nicht schlecht von Seiten eines Jugendpsychiaters, Jugendpsychologen. Habe ich auch schon ihm vorgeschlagen, aber im Moment sträubt er sich gegen alles. Er hofft so ein bisschen, es löst sich in Wohlgefallen von selbst. Da ist er ein bisschen. Ja, klingt so ein bisschen wie, ich sitze es aus, das Problem. Ja. Mhm. Möchte ich jetzt aber auf keinen Fall negativ verstanden wissen. Nein. Vielleicht ist es für eine gewisse Zeit auch verständlich, wenn du sagst, er ist da sehr involviert in viele Probleme. Er hat keine Kraft mehr jetzt, denke ich auch. Okay, das kann man vielleicht eine Weile noch verstehen, aber dann muss er auch eine Initiative ergreifen für euch. Das ist ja nun auch seine Liebe. Ja, nur wie gesagt, so eine Scheidung, also so ein Rosenkrieg. Ja. Das dann parallel noch zu der Tochter und. Also, lass uns mal das Positive sehen. Das Positive ist, dass du diesen Mann absolut liebst. Ja. Und nach so vielen Jahren ist das für dich wahrscheinlich die wahnsinnigsten Gefühlserlebnisse überhaupt, die du hast. Jürgen, der hat Seiten in mir zum Schwingen gebracht, wo ich gar nicht wusste, dass ich die besitze. Und wie der die zum Schwingen bringt. So. Und er liebt dich auch sehr. Sagt er. Zeigt es mir. Allerdings, wie ein Mann das halt zeigt. Ja, wir können das ja nicht so richtig. Nein, das ist nicht böse gemeint, aber... Nein, und du hast eine eigene Wohnung und du bist eine selbstständige Frau. Ich habe eine eigene Wohnung, das heißt, da könnt ihr euch erstmal ein bisschen zurückziehen in das Refugium deiner Wohnung. Ja, absolut. Und für eine gewisse Zeit, finde ich, hätte ich da auch Verständnis für, dass er angeschlagen ist und seine Kräfte sortieren muss. Nur perspektivisch, sagen wir mal in einem halben Jahr oder so, muss ein bisschen was in die Gänge kommen. Das ist mir schon klar. Das finde ich schon. Das finde ich auch, kannst du auch erwarten. Ja. Du hast gerade mit einem beiläufigen Satz vor einigen Minuten gesagt, du hast eine Therapie mal gemacht. Mhm. Und da ist dir das so klar geworden, dass du immer auf diesen gleichen Männertyp gestanden hast dein ganzes Leben. Und weil ich Angst vor einer festen Bindung habe. Ah ja. Und diese feste Bindung würdest du jetzt sehr anstreben mit diesem Mann. Wir haben uns gesehen und zum ersten Mal im Leben habe ich gedacht, Mensch, ich möchte für immer mit jemandem zusammen sein. Super, finde ich schön, finde ich total toll. Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Vor allen Dingen auch, du bist keine 17, die das sagt, sondern du bist Ende 40 und sagst das, finde ich toll. Ganz genau. Und vor allem vielleicht noch als Ergänzung, ich habe letztes Jahr innerhalb einer Sekunde meine Mutter verloren. Mhm. Und zusätzlich noch einen Beruf, meinen Beruf. Ja. Also zwei herbe Verluste innerhalb von 4 Wochen. Und dann kam von allen der tolle Satz, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Ja. Und ich habe einfach beschlossen, komm, es läuft, wie es läuft. Mhm. Und jetzt im Sommer habe ich zum ersten Mal entschieden, ich verändere jetzt mal mein eigenes Leben. Und zack, 2 Tage später. Hat er die Kirschen angeboten? Ich habe montags einen Fahrradunfall, fahre mittwochs zum Arzt und er fährt mir über den Weg. Läuft das beruflich denn auch wieder ganz okay? Ich hatte zum Glück noch ein zweites Standbein. Ah, ja. Aber das andere, das ist leider weg. Charlotte, ich überlege gerade, vielleicht könnte dir mein Psychologe noch mal ein paar Infos geben bezüglich Jugendpsychiatrie. Das wäre genau mein Anliegen gewesen, Jürgen. Ja. Sehr gerne. Dann würde der Peter dich anrufen und dann kann er dir die ganzen Informationen noch geben. Dann hast du es schon mal in der Hand und kannst dir sehen, was du daraus machst. Dann. Das ist sehr lieb. Dann wünsche ich dir und eurer Liebe wirklich eine ganz große Zukunft von Herzen. Wir haben schon ganz viele Segen gekriegt von Pastoren, von Freunden und jetzt auch von dir, Jürgen. Dankeschön. Dann kann es ja gar nicht schief gehen. Danke. Alles Liebe, Charlotte. Wir rufen gleich zurück. Das ist lieb. Soll ich auflegen? Ja, du legst bitte auf. Okay, ja. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Das war Charlotte. Wen haben wir denn jetzt hier? Hier ist Helga. Helga ist... Genau. Ja, wie alt ist Helga? 63. Hallo Helga. Ja. Julian, dass ich dich endlich mal erreicht habe. Helga, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Kannst du vielleicht den Hörer nehmen, dann ist es irgendwie von der Qualität besser. Ja, warte mal, dann mache ich es eben aus, ne? Ja, das wäre sehr schön. Würde ich mich sehr freuen. Ja, dann halt, so ist es besser. Dann halt es nicht so, genau. Ja. Liebe Helga, um was geht's denn? Ach du, ich kenne dich seit 1985, glaube ich. 95. 95, ja. Ja. Da haben wir angefangen. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich dich nachts immer gehört. Ja. Da bin ich dann so einmal im Jahr zu meiner Mutter gefahren. Ja. Und habe dann immer dich nachts gehört noch und du hast so tolle Tipps immer abgegeben. Es freut mich, dass du so siehst. Ja. Ja. Deine Themennacht heute weiß ich noch nicht mal genau, wie die heißt. Bitte, was? Deine Themennacht. Meine Themennacht? Gestern? Heute? Nee, heute haben wir keinen. Nee, heute ist frei, ja. Ja. Deshalb rufst du also ja an. Ich hab mit deinem Team schon gesprochen. Ich bin also 10 Jahre fast in Afrika gewesen. Ach. In Togo. Ja. Und ich habe da nicht überleben können, weil irgendwo 1995 ist da die haben rebelliert gegen die, es ist also gewählt worden und die Leute haben irgendwo rebelliert. Was hast du denn in Togo gemacht so lange? Ich habe ein Hotel gehabt. Ach, wie exotisch. Ja. In Togo hast du ein Hotel 10 Jahre lang gehabt. Und hast uns damals 1995 hier so in Deutschland noch kennengelernt, unsere Sendung, und bist dann rübergegangen, oder wie? Nein, ich bin 1992 schon rübergegangen. Ja. Und bin dann jedes Jahr immer hier nach Deutschland gefahren und habe meine Mutter besucht. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Und dann hörte ich natürlich von deiner Sendung, weißt du, wenn ich dann abends so irgendwo, meine Mutter war auch schon ein bisschen älter. Ja. Da habe ich nur Radio dann gehört noch und dann hörte ich dich auch. Was ist der Grund heute, dass du mich anrufst? Ich wollte dich einfach mal hören. Ja, das... Das ist natürlich ein sehr schöner Grund. Das freut mich, das ehrt mich. Einfach, ich habe gedacht, irgendwo, ich bin 4-mal beim Präsidenten in Togo gewesen, bei dem EADEMA. Ja. Es ist mir alles gelungen, da habe ich gedacht, irgendwo kommst du auch zu dem Domian mal durch. Jetzt sag mir doch mal, Helga, wie das kommt, wie du dazu kommst, in Togo, eine deutsche Frau in Togo, ein Hotel aufzumachen. Wie geht das? Wir sind damals mal in Urlaub dahin gefahren. Mhm. Und in dem Urlaub hat uns dieses Land so wahnsinnig gut gefallen. Das war damals die Schweiz Afrikas. Ah, ja. Ich kenne überhaupt, weiß gar nichts über dieses Land, muss ich gestehen. Nein? Nee. Ah, zwischen Ghana und Burkina Faso oder Nigeria, ne? Ist ja West-Togo, ne? Ja. Und das hat euch so... Das war sowas von schön da, ne? Ja. Ich traue heute noch. Morgen kommt sowieso ein... Freund von mir, ist aber ein Deutscher auch, der eine da so eine Bananenfarm hat und macht noch was mit Mangos und liefert die. Aber Helga, wenn man irgendwo hinfährt und man findet das ganz toll, das ist die eine Sache. Aber sich zu entscheiden, ich mache hier ein Hotel auf, das ist ja ein riesengroßer Schritt. Wie kam es dazu? Das war's. Ich war Prokuristin und habe damals gesagt, ja gut, mit dem, entweder im Osten wollte ich anfangen. Ich war damals, habe mich bemüht, im Osten irgendwo was zu machen, weil ich für einen Krebskranken, ich hatte also einen Arbeitgeber, der krebskrank war und wollte das Geschäft erhalten, irgendwo für die Kinder noch. Und das hat aber nicht so geklappt, wie ich das eigentlich wollte. Ne? Du hast gedacht, ach, dann gehe ich nach Togo. Und dann habe ich gesagt, naja, dann geht man halt dahin mal. War das schwierig, sich dort selbstständig zu machen? Ja. Ja. Ja. Das glaube ich. Als Deutscher. Man bleibt weiße, ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber trotzdem hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Was ist, wenn du bist jetzt wieder endgültig in Deutschland? Ja. Ja. Seit 2000. Ja. Wenn du so zurückdenkst an diese Zeit in Afrika, in Togo, gibt es etwas ganz Prägendes, was in deiner Erinnerung geblieben ist? Die Freundlichkeit. Ja? Ja. Einfach irgendwo... Auch aus der Kultur irgendwas? Das ist ja nur eine ganz andere Kultur als hier. Was gibt es da was? Ach, einfach irgendwo dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zum Beispiel. Mhm. Ich bin... zum Beispiel mal irgendwo eingeladen worden. Erzähl mal, mir fällt gerade was ein. Erzähl mal. Da sagte man mir, ach, komm doch und iss doch was mit uns. Mhm. Da gab es nur einen ganz kleinen Fisch. Mhm. Und den Fisch, den musste man mit zwei Mann teilen. Da habe ich gesagt, ich möchte den nicht essen. Ne? Ja. Nee, aber das konnte ich nicht ablehnen. Ne? Ja, ja. Also wenn ich nur so ein kleines Stückchen. Also so herzlich, ne? Dass wenn es ein ganz klein bisschen war. Mir ist gerade eingefallen, Afrika, habe ich mir sofort die Assoziation, Kulte, ausgesprochen ungewöhnlich geheimnisvolle Kulte, Voodoo und sowas. Bist du damit konfrontiert worden? Ja. Ehrlich? Ja, also ganz gravierend sogar. Ganz gravierend mit Voodoo? Ja, dann erzähl mal. Ich habe zum Beispiel, ich durfte das damals nicht erzählen, wie ich da noch lebte, ne? Mhm. Ich selber habe also so einen Kult mitgemacht, dass ich Voodoo betrieben habe, ne? Du hast es selbst betrieben? Ja. Nicht selbst betrieben, also ich habe einen Fetischeur bei mir gehabt, der mir gesagt hat, was ich machen soll. Ja. Ich hatte Wasser auch und... Wie nennt man das, Fetischeur? Ein Fetischeur, ja. Ah ja. Also so ein Voodoo-Meister oder sowas. Der ist heute mittlerweile tot, also ich darf darüber erzählen. Ist das so eine Art Voodoo-Meister? Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Okay. Und dann morgens musste ich jedes Mal für das Hotel, musste ich mir also hier, der hatte mir so Wasser mitgebracht mit Blümchen drin und alles. Mhm. Das habe ich dann über mich schöpfen müssen, dann lief das. Das hast du über dich schütten lassen müssen? Nein, ich habe das drüber geschöpft über mich morgens, wenn ich geduscht habe. Drüber geschöpft über dich? Ja. Ja. Mhm. Und dann? Und dann lief der Laden. Aha. Und dann habe ich meinem Mann das so erzählt, wenn ein Morgen, es lief nicht so, da sagt er, hör mal, hast du das vergessen? Ja. Ich sag, du habe ich nicht daran gedacht, ne? Du, das ist ja so ein netter oder vielleicht harmloser Voodoo. Voodoo ist ja, was wir hier so kennen, das Schlimme. Man hat ein Püppchen und man sticht da rein und der andere stirbt oder so. Nee, das gibt es auch, ne? Sowas hast du nicht erlebt? Sagen wir mal, also vergiftet, ne? Wie vergiftet? Ja, dass Leute vergiftet werden. Das hast du miterlebt? Ja. Wie funktioniert das? Da wird irgendwo... ich selber habe es erlebt. Ich habe eine Hausangestellte gehabt. Ja. Die hat mir das... Also ich habe... Mein Mann hat immer weißen Pfeffer gegessen und nicht schwarzen. Hm. Und ich habe das immer irgendwo auf dem Eider morgens, kriege ich meinen schwarzen Pfeffer. Hm. Mir ist es so schlecht gegangen, ich habe fast nicht mehr leben und nicht mehr sterben können. Ne? Ja, das habe ich ganz nicht verstanden. Was hat das mit... Wer wollte dich da irgendjemand vergiften? Oder? Ja. Ach so. Ja. Also sie wollte dich... meinen Mann dann haben irgendwo. Ja. Das war unsere Hausangestellte. Und ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Ne? Ja. Ich bin dann nur durch einen anderen irgendwo so ein bisschen gerettet worden. Ich habe nicht leben und nicht sterben können. Ne? Also, das sind ja sicher sehr, sehr prägende Erfahrungen und Erinnerungen für dein Leben, wenn man so etwas gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass du mich angerufen hast und dass wir einfach mal ein bisschen haben plaudern können, liebe Helga. Bleib uns gewogen und bleib uns treu. Ich möchte dich gerne nochmal irgendwo hören oder was, ich rufe auch nochmal wieder an. Sehr gerne, können wir gerne alles wiederholen. Ja. Zunächst mal alles Gute und dir einfach alles Liebe. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss Helga. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen mal. Okay, ciao. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt muss ich euch etwas vorlesen, was ich sehr, sehr gerne vorlese und was ich sehr, sehr gerne mache. Uns hat vorhin eine Mail erreicht und da schreibt eine Johanna. Und die Johanna schreibt, heute habe ich eine große Bitte an dich, Domian. Ich wollte fragen, ob du heute in deiner Sendung vielleicht meiner Oma Adelheid von mir zu ihrem 100. Geburtstag grüßen kannst. Sie, meine Oma, die heute 100 Jahre alt wird, schaut nämlich deine Sendung von Anfang an und guckt wahrscheinlich heute zu diesem Zeitpunkt zu. Leider wohnt sie in Niedersachsen, 540 Kilometer entfernt von mir, und so können wir leider nicht zusammen feiern, da ich arbeiten muss. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, dass ich ihr wenigstens so eine kleine Geburtstagsfreude machen kann. Man wird ja schließlich nur einmal 100 Jahre. Mensch, Johanna, das mache ich natürlich von tiefstem Herzen sehr gerne. Liebe Oma Adelheid, ich sag Oma muss ich ja gar nicht sagen, liebe Adelheid, von uns allen, und ich glaube, ich kann im Namen von allen Zuschauern und Zuhörern jetzt sprechen, ganz, ganz, ganz große Glückwünsche zu diesem tollen Geburtstag. Respekt und von Herzen alles Gute und viel Glück und viel Gesundheit weiterhin. Und lass es dir gut gehen. Das ist eine ganz tolle Sache. Also wir gratulieren wirklich sehr herzlich und ich hoffe, dass du uns noch siehst oder hörst und diese Grüße jetzt auch hier angekommen sind. Und das ist eine große Ehre für uns, wenn du uns von Anfang an treu geblieben bist und diese Sendung immer verfolgst. Und zwar folgen die ganz Jungen, die 11-Jährigen, 12-Jährigen, 13-Jährigen, 14-Jährigen und eben auch die alten Leute. Und darauf bin ich und wir sind hier alle, meine Kollegen und ich, immer sehr stolz darauf, dass uns alle Leute hier zuhören und zusehen, die Jungen und die Alten. Und die Alten sind nicht gelangweilt, wenn die Jungen sprechen, und die Jungen sind nicht gelangweilt, wenn die Alten sprechen. Und so muss es sein. Also, alles Liebe nochmal und alles Gute, Adelheid. Schöne Grüße. So, weitermachen wir. Um 1.47 Uhr mit Karl-Heinz. Und Karl-Heinz ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen, Domian. Karl-Heinz, um was geht's bei dir? Ich bin froh, mit dir mal zu reden. Ich brauche einen Menschen, mit dem ich im Moment reden kann. Ja. Leider ist meine Mutter gestern verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, danke. Ist deine Mutter plötzlich verstorben? Ja, innerhalb von ein paar Tagen. Gut, ich muss dazu sagen, sie war 91. Ich habe sie lange gehabt, Gott sei Dank. Ja, aber dennoch. Aber es ist schwer. Natürlich, es ist deine Mutter. Ja. Sie fehlt. An allen Ecken. Es ist im Moment furchtbar. An was ist sie jetzt gestorben? Sie hatte einen schweren Herzinfarkt zum Schluss, der alles Mögliche nach sich zog. Ich habe also seit Samstag ihr beim Sterben zugesehen. Ist es deiner Mutter denn bis zu diesem Herzinfarkt, ist es ihr doch relativ gut gegangen? Hervorragend. Sie hat alleine gelebt und hat ihr Leben gemeistert. Sie war bis dahin, man ist gewöhnt, sie ist da, es geht ihr gut. Und umso schwerer ist es jetzt, wenn sie auf einmal weg ist. Absolut, absolut. Und dann ist es irgendwie auch egal, ob die Mutter schon 91 ist oder ob sie jünger ist. Das spielt keine Rolle. Heute einer angerufen und hat gesagt, sie hat ein schönes Alter. Ist er Leute? Alles klar, aber es war meine Mutter. Es war deine Mutter. Und da fragt man nicht nach dem Alter, die Mutter ist weg und das ist ganz schlimm. Ja, das verstehe ich, das glaube ich. Das ist schlimm. Ja. Und am schlimmsten ist es jetzt, dann abends oder nachts, du kommst natürlich nicht zur Ruhe. Ja, aber vor allen Dingen bist du jetzt auch noch in einer Situation, ich würde mal fast sagen, in einer Schocksituation. Es sind ja erst ein paar Tage her, da realisiert man das ja noch gar nicht so richtig. Ja. Das kommt auch noch hin. Hast du mit deiner Mutter in einem Haus gewohnt? Und Nein, in der Nähe. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Das muss ich dazu sagen. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Nein, ich habe nur eine Schwester. Ja. Aber die Beziehung zu mir war immer enger. Ich war also immer die Bezugsperson. Du hast gerade gesagt, dass du deine Mutter jetzt in den Tod begleitet hast. Ja. Was sicher für sie auch sehr schön und sehr gut war. Ich hoffe, sie hat es gemerkt. Ja, war sie nicht mehr so ganz... Zum Schluss nicht mehr. Nicht mehr ansprechbar. Mhm. Nun kann man zumindest sagen, und man kann froh sein, dass sie keinen langen Leidensweg hat. Ja, dafür bin bin ich auch dankbar. Ja. Ich habe also die ersten Tage mit dem lieben Gott gehadert. Mhm. Habe ich gesagt, wenn du sie doch willst, so wie es aussieht, dann nimm sie bitte auch. Lass sie nicht so leiden. Mhm. Hat sie dir noch was sagen können zum Schluss? Wir haben uns noch verabschiedet. Ja. Das ja. Wenn ich fragen darf, das ist jetzt eine sehr indiskrete oder intime Frage, was hat sie als letztes zu dir gesagt? Als letztes hat sie den Satz gesagt, den sie immer zu mir gesagt hat. Pass gut auf dich auf, ich brauch dich noch. Das war der Satz, den sie immer sagte, wenn ich bei ihr war und ging. Immer pass gut auf dich auf, ich brauch dich noch. Ist sie in einem Krankenhaus verstorben oder zu Hause? Ja, ich habe es leider nicht möglich machen können, sie nach Hause zu kriegen. Das war ihr Wunsch, auch zu Hause zu sterben. Ja, aber du warst da. Das war das Ich war da. Und du warst dann bei ihrem letzten Atemzug auch bei ihr? Ja, ja. Warst du alleine im Zimmer oder war jemand anders auch noch da? Ich war alleine im Zimmer. Ja. Und danach hast du noch eine Weile bei ihr gesessen? Ja, ich habe mich von ihr in Ruhe verabschiedet und überlege jetzt auch, nachdem sie jetzt eingesagt ist, ob ich sie mir nochmal ansehe. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, da kann man gar keinen allgemeinen Tipp geben. Für manche Menschen ist das wichtig, den Verstorbenen auch nochmal später dann im Sarg zu sehen und Abschied zu nehmen. Ja. Und manch einer möchte das nicht oder es übersteigt die Kräfte. Nee, also das glaube ich nicht. Und sie sah friedlich aus, als sie tot war. Und ich weiß es nicht. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, anstatt ins Bett zu gehen und Normalität kommen zu lassen, was ich tue, ob ich das morgen mache. Welche widerstreitenden Stimmen gibt es denn in dir? Ja, also zunächst mal, ich möchte es. Sie sehen. Und dann sage ich mal auf der anderen Seite, musst du es dir antun, du hast dich verabschiedet. Ich weiß es nicht. Aber du sagst, ich möchte es. Ja, ich sehe sie nie mehr. Ich sehe sie nie mehr. Sie ist weg. Dann würde ich sagen, dann mach es auch. Ja, ich glaube auch. Ich mache mir hinterher dann wirklich Vorwürfe, dass ich es nicht getan habe. Ja, dann mach es auch. Denn für mich ist der Gedanke entsetzlich, dass sie weg ist. Ich sehe sie nicht mehr. Ja. Vielleicht ist es auch noch mal gut, nochmal Abschied nehmen zu können. Ja. Du kannst bei ihr sitzen, friedlich, und mit ihr sprechen und einfach da sein. Ja, ich meine, das ist der Lauf. Jeder Mensch weiß, dass er sterben muss. Ja. Aber dennoch ist es grauenhaft und jedes Mal erschütternd. Und es gibt Ich meine, in dem Alter muss man damit rechnen. Mhm. Okay, täglich, stündlich. Ja, natürlich, ja. Klar, ja. Aber es war eine Selbstverständlichkeit, dass sie da war, ebenso fit wie sie war. Ja, ja. Aber weißt du, was ich nochmal sagen muss, ist, dass das wirklich eine große Gnade ist, die du auch sehen musst, dass die Mutter nicht gelitten hat. Dass es eigentlich ein schneller Tod war. Ja. Es gibt, du weißt, genügend andere Schicksale, wo es anders zugeht. Wie planst du die Beerdigung? So wie sie es gewünscht hat, eine traditionelle Beerdigung. Ja. Und den Wunsch werde ich ihr erfüllen. Ja. Soll sie eingeäschert werden? Nein. Das wollte sie nicht. Ja. War sie ein absoluter Gegner. Also ganz normal alles? Ganz normal mit Grab in die Erde. Ja. Und so kriegt sie es auch. Ja. Werden da viele Leute kommen? Habt ihr einen großen Bekannten? Es ist doch nichts mehr. Ja gut, Bekanntenkreis, aber Verwandtschaft, überlegt man bitte mit 91, wer ist noch da? Ja, die sterben alle weg. Keine Geschwister, nichts mehr. Es ist gar nichts mehr da von der älteren Generation. Ja. Sie war die Letzte. Lebst du denn, Karl-Heinz, lebst du allein oder hast du eine Nein, Frau? Nein, ich bin verheiratet. Ach so. Und das Problem kommt noch hinzu. Meine Frau ist selbst im Moment im Krankenhaus. Auch schwer erkrankt? Sie hat Nierensteine. Das ist ja nicht so ganz schlimm. Nee, aber Gott gut, sei Dank. Das muss raus und so. Das ist also auch noch das Problem. Deswegen hänge ich im Moment, sage ich so, alleine rum. Hast du Kinder? Einen Sohn. Und wie ist das Verhältnis zu dem Sohn? Er ist sehr gut, er kümmert sich also im Grunde genommen, aber er führt ja auch sein eigenes Leben. Ja. Ich glaube ja auch letztendlich, Karl-Heinz, es ist immer gut, wenn man natürlich Stütze hat und Freunde hat und Verwandte, aber letztendlich muss man alleine Abschied nehmen. Da muss man alleine durch. Und da muss man da alleine kann durch. Einem keiner mehr helfen. Nee. Man kriegt Erleichterung durch das Gespräch mit anderen, und, ja. aber ja. im Herzen bist du dann alleine mit deiner Trauer. Ja, das ist richtig. Mhm. Und das muss ich irgendwo nur, ich sag mal, gerade hat dies also bis Oberkante Stern und sah deine Sendung. Mhm. Denk rufen mal an. Die Nächte sind ja auch immer so schlimm, wenn man so was Trauriges erlebt hat. Ja. Wie ist das jetzt? Meinst du, du wirst gleich schlafen können? Ich werde es versuchen. Ich werde mich bemühen, weil ich mir immer sage, also irgendwo das Leben geht weiter. Mhm. Ich finde ja auch immer völlig legitim, wenn man so einen Schicksalsschlag erlitten hat, dass man dann ruhig auch mal ein paar Nächte mal ein Schlafmittel nehmen kann. Ja. Das finde ich völlig in Ordnung. Da muss man sich ja nicht zu sehr quälen. Ja. Wobei ich sagen muss, also die Nächte habe ich jetzt vorher verbracht am Sterbebett meiner Mutter, sodass also die Müdigkeit da sein müsste. Verstehe. Also Karl-Heinz, mir tut das sehr leid, dass du deine Mutter, deine Mama verloren hast. Ja. So muss man das sagen. Und ich glaube, so wie du mir das gerade geschildert hast, das wäre schon gut, wenn du morgen nochmal, wenn du sie nochmal besuchen würdest und richtig nochmal Abschied nehmen würdest. Ich danke dir. Ich wünsche dir von Herzen jetzt viel Kraft für die nächste Zeit und jetzt, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst und in den Schlaf kommst. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Karl-Heinz. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist noch der Moritz und der Moritz ist 18. Hallo Moritz. Hallo Domian. Moritz. Also zuerst mal, ja, hallo, ich bin gerade eben noch ein bisschen aufgeregt. Um was geht's denn mit dir? Gerade eben ist mir doch ein bisschen nahe gegangen. Ich habe eine eher... Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Sag einfach mal auf los. Okay, also ich bin hier auf der Schule, das nennt sich Landschulheim-Böckelhof. Ja. Ich weiß, ihr habt das kennen, das ist so ein Internat mit mehreren sogenannten Familien mit 8 Personen, wo man drin wohnt, also nicht ein normales Internat, wo man so ein Gebäude ist. Mhm. Und Anfang diesen Jahres haben wir einen neuen Schüler bekommen. Ja. Und ich bin schwul. Ja. Und bei uns ist der Abi-Gag immer ein bisschen vorverlegt wegen Ausschreitungen, die bei den letzten Malen passiert sind. Also dieses Mal war es vor den Klausuren für die Abiturienten. Ja. Und ich fand ihn von Anfang an total süß und habe mich auch direkt an ihn mehr oder weniger hingeschmissen. Mhm. Und dann hat sich ein bisschen schwer ausgefüllt, stellt das ja auch zu meiner Art und also zu meiner wie praktisch. Ja, das hat wirklich super gepasst. Also es war wirklich mehr als ein Zufall. Moritz, ich will nicht hetzen, aber so erzähl's mir bitte schnell, weil die Sendung gleich rum ist. Ich will deine Geschichte noch hören. Ich bin schneller. Also jedenfalls, wir haben uns dann zusammen in die Turnhalle geflüchtet. Ja. Und da ging es dann natürlich auch dann richtig zur Sache. Sofort in der Turnhalle? Richtig. Turnhalle. Und die ist bei solchen Gegenständen natürlich eigentlich offen, weil meistens ja auch in den Nebenturnhallen gefeiert wird. Also es war quasi direkt neben dieser Party. Ja. Und später kam dann ein Lehrer rein zur Kontrolle. Oh, ich hoffe nicht, dass er euch mittendrin erwischt hat. Genau mittendrin hat er uns gekriegt. Genau mittendrin. Was für ein Lehrer war das? Welche Fachrichtung? Englisch. Der Englischlehrer. Was hat der Englischlehrer gesagt? Wäre nicht besser gewesen, wenn es Französisch gewesen wäre, aber das hat natürlich leider nicht gegeben. War der? Ja. Wie hat er reagiert? Die Reaktion war natürlich erstmal, Tür zu, dann nochmal rein, Tür auf, was hat die jetzt, wie, wo, was? Und dann musste ich direkt anfangen zu lachen, weil das ging ja eigentlich gar nicht. Das war absolut urkomisch, das war wie in einem Film, wie in einem schlechten Film war das. Hat er denn hinterher nochmal was zu euch gesagt? Nee, richtig gesagt hat er uns hinterher nicht. Also die Sache ist dann glimpflich abgegangen? Ja, das ging, es ging natürlich erstmal rund um die Schule und... Na klar. Was mich später gestört hat, war, dass wenn Witze gerissen wurden, dass die Lehrer teilweise mitgeschmunzelt haben. Ja, aber es gab keine irgendwelchen disziplinarischen Maßnahmen oder so. Die disziplinarischen Maßnahmen gab es nicht, um Gottes Willen, das wäre Diskriminierung gewesen. Natürlich, da hätten wir uns aber gegen gewehrt hier. Wir sind eine sehr liberale Schule und das will ich mal offen betonen. Ich bin auch nicht der Erste oder der Einzige, der hier bist war. Bist du jetzt in den Typ verliebt? Oder war ich das bin total verliebt, total, ich bin total verliebt. Total verliebt. Heute habe ich zwei total Verliebte. Einmal die Charlotte Finn, die schon Ende 40 ist, und den Moritz, der 18 ist. Beide sind total verliebt. Das ist ja super. Zwei Verliebte in einer Sendung, das habe ich gar nicht. Das finde ich toll. Und dazu noch, ich meine, wir sind in einem Internat. Das ist wirklich der Hammer. Also, jetzt genieß mal deine Liebe. Ich muss hier Schluss machen. Danke. Grüß deinen Liebsten herzlich von mir. Und grüß dich, Herbert. Macht's euch schön. Tschüss. Tschüss, Moritz. Danke. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. Radio 1 live, wieder Fernsehen. 1 Uhr und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.